Questcast Ratten. Der heilige Bratapfel. Das ist eine Ablenkung für die Katzenbabys oder kommen die immer noch auf uns zu? Die sind so kurz hochgesprungen, so dieses schreckhafte hochgesprungen und sind sich dann, drehen sich dann alle so mit oder gegen den Uhrzeigersinn und sind dann immer mich, brr, brr, Vorsicht, brr. Und sind ganz aufgehuschelt, ja. Dann ist das ja unser Moment, um wegzulaufen. Ich würde in die Richtung, in der diese ganzen Werkzeuge sind, verschwinden wollen. Mhm. Krümel Mops läuft auch einfach schon mal los, in der Hoffnung, dass die anderen beiden hinterherkommen. Ja. Okay. Ihr lasst die... Bitte? Flinkfuß würde warten, bis die anderen beiden losgelaufen sind. Würde so versuchen, ein bisschen die Nachhut zu bilden und ja, nach hinten noch so ein bisschen zu gucken, wohin sich die Katzenbabys bewegen. Ob die jetzt abgelenkt bleiben oder ob die doch wieder die Richtung wechseln und ob vielleicht durch dieses Geräusch noch was angelockt wurde. Die Katzen sind komplett verwirrt. Also sowas scheinen die auch so nicht gehört zu haben. Das Geräusch wiederholt sich nicht nochmal. Die Katzen sind aber trotzdem noch total angespannt, rufen abwechselnd Milch oder Vorsicht und ducken sich und sind so ein bisschen, suchen so ein bisschen die Nähe zueinander, aber du hörst jetzt nicht irgendwie was laut rantrappeln oder sowas, nein. Das ist wohl eine ganz gute Möglichkeit jetzt in dem Moment, um möglichst unbemerkt wegzukommen von eurer Position, ja. Hauptsache Bina geht's gut. Ja. Ob wir gucken sollten, ob Bina was passiert ist. Warum interessiert es mich, was einer Katze passiert ist? Die Kleine. Also seid ihr jetzt im Diskutieren auf Hälfte des Weges oder seid ihr jetzt rübergelaufen? Das müsste ich mal so wissen. Rübergelaufen. Okay. Rübergelaufen. Bisschen in Ruhe gekommen, weil aus der akuten Gefahr der drei Babys entkommen. Ihr betretet den Laden schnell rübergehuscht und nutzt die Gunst der Stunde. Und da ist wieder dieser Geruch von Leder, von Holz, von Öl oder Schmiere, so ein bisschen künstlich auch riecht. Ist nicht unbedingt der schönste Geruch. Und was ihr jetzt auch wahrnehmen könnt, wo ihr in diesem Laden am Eingang steht, mehr hohe Tresen, ihr seht irgendwie längere Regale. Seht ihr auch, dass da, oder berichte erst, dass es irgendwo so ein bisschen verbrannt riecht? Und seht auch so einen leichten Ruß, der irgendwie hochsteigt, wo in etwas Distanz in zwischen irgendwelchen Regalen vielleicht. Der Laden ist generell sehr dominiert durch Regale, so erbauerhohe Regale, die voll mit irgendwelchem Zeug sind und Kisten wieder. Es sieht alles sehr, sehr groß aus und mächtig und maschinell und irgendwie was, wo wahrscheinlich jemand, der nach Wissen dürstet, sich dort gerne irgendwie aufhalten würde. Also für die Laborer wäre das wahrscheinlich auch so ein halbes Paradies, aber vielleicht auch für die Schafzähne. Es sieht auch so aus, als ob die hier vielleicht lange, weiß nicht, ihr seht auch mal auf dem Boden irgendwie mal ein langes Stück Stahl irgendwie da liegen. Also es ist schon, vielleicht haben die aber hier damit ihre Armeen ausgerüstet. Naja, also ihr kämpft euch so nach vorne, guckt und nehmt halt diese Eindrücke wahr. Die Katzen, die drei Babys lasst ihr hinter euch. Und ja, seid an einem, zuallererst an so einem Tresen, der an einer Ecke auch offen ist, wo man dann auch in die Mitte rein kann und dann auch erstmal in Sicherheit ist. Das ist die erste Stelle, wo man wirklich sagen würde, okay, erstmal für einen Moment sicher. Mit einem leichten Plateau ist das auch. Und ein paar Dokumente, ein paar Blätter auf dem Boden. Ein paar Sachen sind in und auf diesem Tresen. Und ihr könnt jetzt sogar ein ganz kleines bisschen hören, wie es ein bisschen wie es so ein bisschen knistert. Das passt zum Geruch und das passt zum Ruß, den ihr weiter weg etwas hört. Aber was brennt denn da? Ist das das Feuer von den Brandreiten? Sind hier Brandreiten? Aber es ist doch verboten. Haben die nicht ein Feuer bei sich? Ja. Ist das hier unter uns? Brandratten. Ist das hier unter uns, die Brandratten? Mhm. Ja, ja. Was machen wir denn jetzt, wenn wir an diesen... Was machen wir denn jetzt, wenn wir an diesen Schleichern vorbei müssen? Und wer weiß, wie viele das sind? Ja, wir müssen noch auf. Wie ist die Bina? Ja. Oh Gott, wenn die Bina wird uns nicht finden. Was, wenn sie einen Apfel hat und den dann ihre Geschwister essen? Ich glaube nicht, dass die Äpfel essen. Aber hoffentlich ist da nichts passiert. Also dieser Knall da vorhin war auch komisch. Das ist alles gerade seltsam. Das ist nicht so viel. Seltsam? Habe ich da etwa seltsam gehört? Kommt es hinter dem Tresen irgendwo her? Flinkfuß fährt so richtig zusammen. So komplett. Und drückt sich in irgendeine Ecke und versucht sich unsichtbar zu machen. Der Mops erschreckt sich auch, guckt sich um, versucht rauszufinden, wo das herkommt, ob das auch innerhalb des Tresens ist. Irgendwo oder um den Tresen herum. Also ihr seid so im dieser Tresen ist einmal wirklich so wie so ein U gewesen und ihr seid, oder so vielleicht verengtes U, und ihr konntet dann in der Mitte so rein, um von allen Seiten erstmal so weit Schutz zu haben. Es hat aber halt nur einen offensichtlichen Ausgang in dem Moment. Also irgendwo, die Stimme muss irgendwo außerhalb des Tresens herkommen. Jedenfalls. Grete wird sich so ein bisschen Schutz suchen und wer spricht da? Und ihr hört es aus einer anderen Ecke. Ihr seid in meine Domäne eingefahren. Ihr seid in der Domäne der weisen Susi. Und es kichert etwas kurz. Und dann hörte wieder von einer anderen Ecke, also auch wieder um diesen Tresen herum. Aber kein Problem. Wir können ein Geschäft machen. Wir können ein Geschäft machen, meine kleinen Süßen. Was soll das für ein Geschäft sein? Oh, ihr seid doch aus einem bestimmten Grund hier. Oder sucht ihr nur die Weisheit der Susi, spricht die Kreatur mit derselben Stimme. Also dieselbe Kreatur mit einer anderen Stimme. Also wir merken, dass das eine Kreatur ist, es ist die mit eine. Verschiedenen Stimmen spricht. Es ist eine, okay. Auf jeden Fall. Fingfuß zittert einfach ein bisschen, ist immer noch ihr Herz schlägt, die verrückt. Sie versucht nur, sich irgendwie da rein draus zu machen, wer oder was das sein könnte. Oder die sein könnten, weil sie sich ja nicht sicher ist, sind das jetzt was verschenkt. Also man weiß es nicht. Sie horcht und schnuppert und versucht gerade einfach nur wieder ein bisschen ruhiger zu werden. Dummelmob schnuppert und versucht rauszufinden, was Susi ist. Und die Frage beantworte ich dir gerne. Denn in dem Moment springt die abgeranzte, der am meisten abgeranzte Streuner, den ihr jemals gesehen habt, auf den Tresen und sagt: Ich bin Susi, die Hüterin der Domäne. Aber man kann auch gut mit mir Geschäfte machen. Und ihr seht so eine wirklich total abgeranzte Katze, Dürre, Schnurrhaare überall hin. Der Schwanz auch so ein bisschen abgeknickt und irgendwie über mal verkohlte Stellen irgendwie auch so ein bisschen an der Katze dran. Und sie guckt auch irgendwie mal zu euch runter, dann mal nach links oben und auch so ein bisschen je nachdem, was für eine Stimmlage sie gerade eben hat. Und es ist wirklich, also wahrscheinlich alt oder abgeranzt oder alt und abgeranzt. Oh, du weise Susi, was könnten wir denn, handeln? Also wir bräuchten etwas, wir bräuchten einen Apfel. Gefallen für Gefallen, mein liebstes Spiel. Kannst du uns sagen, wo wir einen Apfel finden könnten? Oh, natürlich. Aber 3-1 heute. 3-1 heute im Angebot. Ich gebe euch einen Hinweis und helfe euch. Und ihr gebt mir dafür 3, weil ihr 3 seid. 3-1 heute. Oder ihr sucht die Wahrheit der Susi. Wo finden wir die Wahrheit der Susi? In meinem Kopf. Wir sind nicht interessiert an deiner Wahrheit. Wir brauchen einen Apfel. Oh, ach so. Na gut, wenn es weiter nichts ist, da, wo die Erbauer essen. Sagt sie in völlig neutraler Stimme. Wo die essen? Da. Essen die nicht überall? Also, da. Und sie zeigt mit der Tatze, also durch so eine, schon so irgendwie schräg, durch so eine Glaswand durch, so wo ihr irgendwie herkommt, grob in die Ecke, wo die ganzen Katzen herkamen. Da, wo auch uns Bina gezeigt hat, dass da die Erbauer gegessen haben sollen. Oh, die anderen Katzen. Ja, die werden bestimmt auch lecker, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Sie ist ein bisschen irritiert. Kommt, ich nehme euch mit. Ihr wollt da nur hin? Gar kein Problem. Ihr könnt damit zusammen hingehen. Ich bringe euch an der blöden alten Vettel vorbei und an ihren Plappermäulern. Einfach so? 3-1. 3-1 heute im Angebot. Aber was für 3? Also was brauchst du? Ein großer Gefallen für euch, 3 kleine für mich. Was für Gefallen denn? Was mir so gefällt. Was der mächtigen Susi so gefällt. In ihrer Weisheit. Ja, du musst uns schon sagen, also... Du musst ja schon ein bisschen ins Detail gehen, weil sonst können wir dir nicht helfen. Was könnt ihr denn? Was können denn drei kleine Leckerbissen denn für mich denn jetzt tun? Ich brauche die Gefallen auch gar nicht. Ich kann es ja auch später einlösen. Wir können einfach eine Gutschrift machen. Ein Coupon. Das klingt super. Teilweise spricht sie auch, also so, sie benutzt anscheinend auch irgendwie Begriffe irgendwie der Erbauer, was irgendwie ein bisschen, weil Coupon, Gutschein oder sowas vielleicht auch, aber Coupon ist dann schon so ein bisschen. Aber du wirst uns doch einfach fressen, wenn wir jetzt mit dir mitkommen. Nein. Solche Leckerbissen lässt du dir doch nicht entgehen. Nein. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst uns einen Apfel und wir lassen dich am Leben. Oh, Hilfe! Hilfe! Bitte fress die edle Susi nicht! Bitte fress, lasst uns Freunde sein! Oder labt euch an der unglaublichen Weisheit der Susi und erkennt die Wahrheit. Also ich weiß nicht, ob die Drohung hängen geblieben ist. Hattest du mal Kontakt zu Brandratten, Susi? Ich hatte schon viel Kontakt mit euresgleichen, ja? Es hat mir immer gut getan. Und sie putzt so ein bisschen ihren Schwänzchen. Also, wir sind drei Ratten. Und Susi wirkt ja jetzt nicht so koordiniert. Wir könnten ja einfach mal solange die Mama nicht da ist, ist nicht so gefährlich, oder? Wie willst du uns denn vor den anderen Schleichern schützen? Weil die Kleinen einfach werden, kann man einfach stupfen. Die fallen um. Die mächtige Susi wird ihren Besitzanspruch verteidigen. Besitz? Ihr seid mein Gefolge der Weisheit. Weisheit. Da sehe ich mich. Mein Gefolge aus kleinen Leckerbissen. Lieber doch Magst du uns nicht einfach sagen, wo Äpfel sind? Ja. Katze doch. Ja, dort, wo die Erbauer essen. Sie zeigt wieder dahin. Einfach durch die Türe, in die kalte Kammer. Wie viele andere Streicher sind da noch? 1000 oder 5. Sag nichts mehr. Vielleicht auch Mittel. Ich hab's geahnt. Wie viele Krallen habe ich? 1, 2, 2, 2, 2. Sind das mehr als wir hier? Und sie fängt wieder an zu zählen. 1, 2, 3, 4. 4 Babys, 4 kleine, 1 große. Aber niemand ist so weise wie Susi. Da könnte ich meine Freunde sein. Dann könnt ihr mich auch gerne Buttercreme nennen. Alle meine Freunde dürfen mich Buttercreme nennen. Oder Susi. Und die Dummen dürfen mich nur Susi, die Ehrbare und Schlaue, nennen. Aber Buttercreme, wenn wir dann Freunde sind, ne? dann ist das mit den Gefallen ja auch nicht mehr so ein Ding, oder? Weil Freunden hilft man ja einfach so. Oh, das ist sehr weise. Diese Ratte ist sehr weise, das erkenne ich an. Buttercreme, die Weise erkennt deine Schlauheit an. Danke, große Buttercreme. Freunde helfen einander. Kommt. Und die seltsame Katze springt drunter vom Tresen und ist aus seinem Blickfeld verschwunden. Okay, gehen wir. Was machen wir jetzt? Was hast du uns eingebrochen? Ich? Oder? Wieso ist das jetzt meine Schuld? Ja, irgendjemand muss ja die Schuld haben. Was machen wir jetzt? Also, wie vertrauenswürdig wirken so sie? Von der Skala von 1 bis 10? Ja. Minus 5. 2. 2. Was, also wenn du die Mama ist und sie uns nur zu ihren Babys locken will, um uns zu essen? Ich weiß nicht, so. Also, die sah schon echt fertig aus. Ob die noch so viele Babys? Oder vielleicht ist sie deswegen so fertig, weil sie so viele Babys hat. Sah ja auch ganz anders aus als die Babys und Biene. Ganz, ganz anders. Ist das so? Ja. Ich sehen die alle gleich aus. Du guckst ja auch nicht hin, weil du so in Angst verstarrst. Ich bin halt auch nicht so ein großer Held wie du. Kann auch nicht jeder sein. So, ich gehe jetzt hinterher. Was haben wir für eine Wahl? Ja, gehen wir hinterher. Einer von uns, von den beiden, wird uns schon einen Apfel bringen. Oder auffressen. Ja, aber wir sind drei und wir sind groß und schnell. Also. Und es sind ja nur 5 bis 1000. Ganz klare Anzahl, ja. Ich sehe da auch gar kein Problem. Nee. Okay. Ja? Geh ruhig vor, wir folgen dir. Ja, ich würde auch. Okay. Ja, Grete hopst mal vor und guckt, ob er Susi noch hinterher kommt. Und du gehst um die Ecke und Susi ist quasi direkt vor deinem Gesicht in dem Moment. Sie hat sich anscheinend nicht bewegt, sondern direkt da positioniert und flüstert nur: Schweigen heißt Zustimmung! Und geht rückwärts zurück den Weg, den sie anscheinend gehen wollte. Und geht jetzt die ganze Zeit einfach nur rückwärts. Das den ist Weg. Sollen wir hier einen Cut setzen? Also ich weiß nicht, du sagtest 22 Uhr. Ich bin ein großer Susi-Fan. Ich auch. Ich bin so verwirrt. Sehr gut. Das war mein Ziel. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ratten. Mit dabei, wie immer, Chris alias Grete, Laura alias Krümmelmops und Sandra alias Flinkfuß. Grüße euch. Hi. Hi. Hi. Und ihr habt jetzt schon im Vorfeld verpasst, Mensch, wir haben geklärt, welcher Planet der leckerste ist. Aber ihr werdet, also die Folge dauert noch ein bisschen, aber ihr könnt jetzt schon überlegen, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr schon euch Planeten angucken und überlegen, welcher ist der leckerste Planet und warum ist er der leckerste Planet? Und warum hat keiner was zur Sonne gesagt? Keiner war an der Sonne interessiert. Keiner hat sich für die Sonne interessiert, wobei das ist die wahre Orange eigentlich, aber naja. Aber kein Planet. Aber, ja, Himmelskörper, okay. Sieht halt aber auch schon nach Au aus. Vielleicht ist das der Urinstinkt. Aua heiß. Ja. Ja. Also wahrscheinlich hätte ich trotzdem kein Problem damit. Wir grillen die anderen Planeten am Spieß über dem Feuer der Sonne. Ah. Das ist der Trick. Ah. So. Planeten auf dem Spieß und so. Hm. Ja, ja. ja, wir haben auch schon in die Aufnahme vom letzten Mal wieder gehört. Wieder mal, es ist ein bisschen Zeit dazwischen. Also wenn wir noch mal kurz in unsere Dokumente gucken müssen, ihr wisst warum. Wir müssen immer so ein bisschen gucken, wann wir denn Zeit haben zu spielen. Aber für euch, wo ihr die Folge hört, ist es wahrscheinlich noch nicht so lange her. Ihr habt wahrscheinlich noch die mächtige und schlaue Susi noch im Kopf. Deswegen fangen wir doch einfach gleich so ein bisschen an. Wir müssen auch nochmal. Es ist ja auch eigentlich gar nicht mehr so dramatisch, viel, was ihr holen müsst. Ich meine, ihr habt die, was ihr vermutet, was die Vanillesoße, ist ja schon easy. Habt ihr ja schon. Ist ja klar. So, es fehlt noch der Apfel. Dass ihr mal irgendwie mal einen vernünftigen Apfel kriegt irgendwie. Ja, und mit den Rosinen und mit dem Marzipan, naja, ihr habt da ja so einen Deal, so mit Haustieren und so und dies und das. Und ihr habt das ja schon abgegeben. Es ist ja eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich würde mal behaupten, das kriegt ihr bestimmt hin. So, also, außer es fallen jetzt plötzlich noch irgendwelche Zutaten vom Himmel, die ihr braucht. Aber naja, ich glaube, ihr seid auf einem guten Wege. Das läuft ganz gut. Und eine neue Freundin habt ihr auch noch eingesammelt jetzt. Kann ja nur besser werden. Okay. Wir hatten ja darüber gesprochen, wir befinden uns in der verbotenen Zone. Und das ist ja im dritten Obergeschoss. Ne? Und von der großen Rattenburg. Und naja, es ist ein bisschen, ihr seid ja frisch angekommen und musstet dann euch erstmal verschiedene Schleicher erstmal so ein bisschen in unterschiedlichster Statur erstmal ein bisschen drumrum wuseln. Und da ihr auch nicht zufälligerweise Milch dabei hattet, war vielleicht auch ganz gut, dass ihr dann nochmal abgehauen seid. Und Susi habt ihr ja soweit getroffen. Und gerade eben, ihr habt ja jetzt irgendwie so das Agreement, irgendwie will Susi euch ja jetzt helfen, um in den kalten Raum zu kommen, um da anscheinend einen Apfel zu bekommen. Und an diesen ganzen Schleicherbabys irgendwie vorbeizukommen. Und auch an Bina. Bina ist ja auch noch, die ist ja noch so, die kann sich ja ein bisschen mehr unterhalten zumindest. Aber, und wo ist die Mutter? Die hat ja noch nichts gemacht. Naja, auf jeden Fall. Susi macht, wie gesagt, in ihrem komischen, stelzartigen Gehen rückwärts, macht sie sich dran, diesen Laden, in dem ihr euch da jetzt befindet, ihr wart ja so ein bisschen umringt von diesem Tresen, den zu verlassen. Ihr hattet ja angefangen, auch euch aufzumachen und ihr zu folgen. Und wenn ihr ihr folgt, sie guckt auch, Susi guckt nicht nach hinten oder so, die guckt eigentlich mehr oder weniger mal euch an und guckt, dass sie auch folgt. Und in dem Moment, wo ihr vielleicht kurz stehen bleibt, bleibt sie ebenfalls stehen, in dem Moment, wie eingefroren. Und setzt sich auch erst wieder fort, wenn ihr euch weitermacht. Ich erinnere mich auch, ihr hattet um die kleinen Baby-Schleicher irgendwie zu irritieren. Die waren ja irgendwie ganz doll aufgescheucht. Warte mal, was war denn das nochmal? Irgendwas ist umgefallen? Oh, helf mir mal auf die Sprünge. Die waren ja alle... Aber da hatten wir gar nichts mit zu tun. Da ist hinten im Hintergrund irgendwas runtergefallen. Und wir haben noch spekuliert, dass es vielleicht Bina war, bei ihrem Versuch, einen Apfel zu holen. Yes, genau. Genau. Und wir fangen einfach bei der Szene wieder an, so ein bisschen auf diesem weiten Flure. Ich hatte ja das Bild euch dann nochmal, wenn ihr das nochmal nachgucken wollt, so grob wie das Ganze aussah, so damit ihr was im Kopf habt, hatte ich ja bei uns im Kanal geteilt, beziehungsweise wenn die Leute die Aufnahmen hören, ist das auch in der Linkbeschreibung mit drin, im Text. Und ja, Susi hat euch quasi mit etwas Distanz im Schlepptau und ihr schaut auf einen leeren Flur, so wie ihr damals ihn auch betreten habt, wo ihr links und rechts halt immer diese sehr niedrigen Regale mit Anführungszeichen irgendwie findet, immer nur mit einer Ebene, wo ihr ja sogar noch drauf springen könnt. Und immer dann, wenn ihr euch als Gruppe nach vorne bewegt, bewegt sich ebenfalls Susi nach vorne. Das laue Lüftchen, was zwischendurch mal durchgefegt ist, ist jetzt wirklich komplett still. Ihr hört nicht noch irgendwie großartig Gerumpel und Gepumpel von irgendwo. Vielleicht wäre es sogar ein bisschen stiller als zu Beginn, als ihr diese große Halle das erste Mal betreten habt. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, bevor wir hier unserer Susi folgen, wollen wir lieber nochmal gucken oder uns absprechen oder irgendwie nochmal unsere Sinne irgendwie nochmal benutzen oder Hauptsache weg von da? Ich würde tatsächlich nochmal hören und schnüffeln. Weil wenn es plötzlich so, also wenn es noch stiller ist, als es war, als wir angekommen sind, wobei da gab es ja das, da hat es ja die ganze Zeit gebrabbelt. Würde ich gerne gucken, ob es dafür einen Grund gibt, dass es plötzlich so still ist. Mhm. Ja, auch gerade diese Stimmen, die wir gehört haben, also kleinen Schleicherbabys. Das kannst du gerne machen, dann bräuchte ich von dir eine 2x Clever-Probe und zwar auf 7. 2x Clever, du hast ja, und das ist ja, da bist du ja voll mit dabei. 10. 6 und 4. Sehr gut. Du hältst nochmal dein Näschen in die Luft, schnüffelst, guckst, versuchst irgendwas noch wahrzunehmen. Und nach wie vor, diese ganzen kleinen Mini-Kätzchen, diese kleinen Minischleicher, die da waren, komischerweise hat man ja nicht so wirklich gerochen. Also normalerweise ein Schleicher und so, das nimmt er ja irgendwie wahr. So, das da hat man ja natürlich auch so ein bisschen Instinkt. Aber du nimmst vereinzelt aus größerer Distanz wieder helle Stimmen wahr. Aber so vereinzelt, so weiter hinten irgendwie. Jetzt nicht wirklich ein unmittelbarer, sondern irgendwo, als ob sich irgendwie vielleicht irgendwo ganz hinten was versteckt hat und irgendwie einzelne Silben von sich gibt oder sowas in einem hellen Ton. Es hat sich jetzt kein neuer Geruchseindruck irgendwie dazu gesellt oder du siehst jetzt nicht unmittelbar eine Gefahr oder irgendjemand Neues im Flur oder wer sich versteckt. Aber diese einsilbigen Runen, ich nenne es mal Fiebtöne, die sind irgendwie trotzdem da. Hey, hört ihr das auch? Was ist das? Dieses Fiepen? Hört ihr das hören? Susi? Was für ein Fiepen? Fuß versucht auch mal angestrengt zu hören, in die Richtung, in die Krümelbops deutet. Ah, dann mach auch nochmal eine Probe darauf, aber auf 6, weil du schon eine grobe Richtung hast, woher das Ganze kommen könnte. Clever, hattest du gesagt, ne? Genau. Die beiden höchsten wieder dann zusammen. Eine 9. Oh. Deine gute Würfelsträhne bleibt bestehen. Ja, auch du kannst, nachdem du so die Richtung so ein bisschen gezeigt bekommst und dich konzentrierst, ihr vielleicht kurz innehaltet, wie auch Susi, hörst du auch so dieses Fiepen aus größerer Distanz, aus unterschiedlichen Richtungen, was leise ist, einsilbig ist und sehr hell. Ja. Und das kommt gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen. Ja, asynchron aus mehreren Richtungen von weiter weg so irgendwie, ja. Es ist kein Gespräch. Das sind eher so Laute oder sowas vielleicht irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen, ja. Ja, wie so ein Mäusefiepen oder eher sowas Mechanisches oder? Nö, ein junges Fiepen. Ein junges Fiepen. Seltsam. Buttercreme. Ja? Hörst du das? Milch! Milch! Milch! Imitiert es die Stimme. Wollen die oder bekommen die? Ist das nicht dasselbe? Wollen es, wenn du es gerne hättest, aber nicht hast. Und bekommen es, wenn es dir jemand gibt. Dieses Leckerbissen ist nach wie vor die schlauste hier. Wahre Worte. Also sie ist immer noch wie angestarrt. Bekommen die gerade Milch oder wollen die gerade Milch? Ist das nicht dasselbe? Und sie quittiert mit einem Wollen. Milch, wollen. Milch. Das heißt, sie schreien nach ihrer Mama. Schreien wir nicht alle nach unserer Mama? Das ist sehr weise, Butterblume. Ja, aber dann ist die Mama vielleicht abgelenkt und wir können da vorbeihuschen. Hauptsache, wir begegnen ihr nicht auf dem Weg. Wir sollten Butterkeks folgen. Das ist mir alles hier zu offen. Und Grete... Creme, Buttercreme. Butterblume hatten wir auch schon. Buttercreme. Und Grete drängelt so ein bisschen. Möchte aus diesem großen Halle irgendwie raus und will einfach weiter. Also schiebst du jetzt mehr oder weniger, dass alle jetzt sich weitermachen? Ja, setz sich so nach vorne an die Spitze. Genau. Wenn du dich weiter in Bewegung setzt, also zumindest Susi setzt sich auch weiter in Bewegung. Also selbst solange Susi sieht, dass eine, sag ich mal, die erste... Eine Ratte, ihr folgt, dann soweit geht sie auch weiter. Also die anderen, entweder müsstet ihr wirklich dead on stehen bleiben oder folgen. Oder Greta aufhalten, wenn ihr dann nochmal was gucken wollt. Ja, schon folgen, aber Flinkfuß macht es zumindest so, dass sie immer so ein bisschen im Auge hat, wo sie zur Not schnell irgendwie hinhuschen und sich verstecken könnte. Mhm. Und ihr setzt so euren Weg fort. Immer so ein bisschen... wahrscheinlich so angespannt, weil ihr wisst ja irgendwas, da ist Gefahren sind, ne? Und dann kommt so das erste Schleicherköpfchen so in die Sichtweite und ihr hört wieder aus der Entfernung sehr leises Quieken. Mich! Mich! Und dann aus einer anderen Ecke dann auch wieder. Mich! Und es so langsam und nach sieht dann wieder so, dass die ganzen Babyschleicher sich anscheinend dann doch langsam wieder raustrauen und mit tapsigen Schritten, aber Distanz waren langsam wieder auf euch so, naja, was heißt zuströmen, aber so langsam wieder Distanz schließen und aber nicht komplett nah rankommen oder nicht rantollen und natürlich nimmt das auch Susi irgendwann wahr und als wieder eine der kleinen Kätzchen meint dann wieder, mich, mich. Und Susi meint dann nur, ich habe nur Blut. Und geht dann wieder ein Stück weiter zurück. Und die Katzen, die kleinen Kätzchen, behalten nach wie vor ihre Distanz. Also irgendwie scheint es zu wirken, dass sie euch im Schlepptau hat oder umgedreht. Und ihr könnt euren Weg fortsetzen. Bina war bisher jetzt nicht wieder zu sehen bei den kleinen Kätzchen. Und ihr durchschreitet dann, ihr geht da diesen Steintafeln, die schräg gegenübergestellt sind, geht ihr inzwischen dann auch dran vorbei, auf denen allerlei lustige Dinge von den Erbauern stehen und halt irgendwie das, was ich meinte, so eine Schale abgebildet und dergleichen. Und kurz bevor ihr das Portal zu diesem Raum durchschreitet, den Türrahmen. Die Katzen, kleinen Kätzchen kommen nicht großartig näher. Nehmt ihr alle auch schon ohne Schwierigkeit ein Essensgeruch wahr, der aber dann auch wieder sehr ins alte, vergammelte Essen einübergeht. Also ich würde fast sagen, so wie zum Beispiel aus dem ersten Untergeschoss bei den Sammlern. Nicht ganz so intensiv, aber man merkt schon auch wieder, dass da würde sich wahrscheinlich ein Sammler auch pudelwohl fühlen. Und wenn ihr so das Portal durchschreitet in diesen nächsten Raum, seht ihr eine recht aufgeräumte Szenerie. Ihr seht weiße Tücher, die auf großen Holzregalen irgendwie ist oder auf Tischen. Und daneben sind auch so Plätze, wo man dann auch wieder hochspringen kann irgendwie. Und es ist alles sehr außergewöhnlich sauber, gar nicht so fleckig vielleicht oder dreckig wie an anderen Orten. Ihr seht einen längeren Tresen in einer größeren Distanz. Ihr seid dann zwischendurch auf Teppich, auf schönem weichen Teppich. Das ist ein schöner Kontrast zu dem harten Boden, den ihr die ganze Zeit seid. Hier ist es wirklich, sinkt ihr wirklich immer mit euren Tatzen so ein bisschen ein in den Boden. Das macht auch das Schleichen dann natürlich etwas einfacher. Ein weiteres Portal oder eine weitere Tür weiter hinten auch. Der Geruch kommt wohl vielleicht auch am ehesten aus dieser Ecke, aber nicht nur ausschließlich. Und ihr könnt aus eurer Distanz schon sehen, dass die Tür etwas offen steht. Und ich höre ein Rauschen im Hintergrund. Warum? Ach, von Chris ein bisschen. Ich höre ein kleines Rauschen bei dir, aber war jetzt nicht die ganze Zeit. Jetzt ist wieder gut. Okay. Das war der Wind. Ja, das war bestimmt der Wind. Ja, mein Mikro spinnt. Ja, alles gut. Ja, und wo ihr so ein paar Schritte reingesetzt habt, dreht sich Susi um, lässt den Blick von euch ab und zeigt mit einer Tatze, die auch nicht mehr so ganz frisch aussieht, gen dieser offenen Türe hinten und dreht dann so ihre Tatze, so in einer kreisförmigen Bewegung. Ich glaube, wir sollen dahin gehen. Können wir was sehen? Da die Äpfel? Ja. Mehr als ein Jahr kommt auch nicht. Ja. Ich versuche mal in. Ob du nicht mit uns kommst. Susi dreht sich zu euch um. Aber warum habt ihr denn Angst? Naja. Hast du Angst? Haben wir nicht alle Angst? Ich versuche mal so ein paar Zentimeter in die Richtung zu kuschen und zu schnuppern, was für ein Geruch aus dieser Richtung kommt. Also um den Geruch so ein bisschen zu beschreiben, da will ich auch keine Probe für, weil das halt ziemlich offensichtlich ist, dieser Geruch, den hast du vereinzelt von links und rechts von dir, wo du sagen würdest, das ist vielleicht auf diesen Tischen, wo du jetzt nicht genau sehen kannst, was, also woher. Aber du kannst auch ganz klar sagen, dass da hinten dieser Geruch verstärkt herausströmt, vielleicht auch wegen der offenen Tür. Und das riecht schon nach Vergammelten. Das riecht nicht jetzt unbedingt frisch, das riecht sehr nach Vergammelten. Das riecht auch vielleicht nach ich nenne es mal Blubberwasser. So als wenn Wasser schmierig geworden ist. So, das hast du vielleicht mal im Laufe irgendwann mal wahrgenommen. Sowas dann auch. Es riecht vielleicht auch so ein bisschen. Ich kann den Geruch nur so beschreiben. Kennt ihr diesen Geruch von alter Kochkleidung? Wenn jemand lange in der Küche stand, so diese Mischung aus Schweiß, Küche, Küchendunst und so, sowas auch. Das ist so ein ganz spezieller, vielleicht auch Rauch noch. So wie man an der Fritteuse stand, mäßig, oder? Ja, das ist auch gut. Ja, den nehme ich auch noch mit dazu. Ja. Das ist auch gut. Okay, in dieser Richtung, wo sie jetzt hingedeutet hat, stehen da auch Tische? Du hast links und rechts immer wieder von euch, habt ihr so Tische und so Stühle. Aber gerade wenn du jetzt so wenn du dich so ein bisschen nach vorne lehnst und ein bisschen guckst, ist es schwierig auszumachen. Da scheinen andere Dinge zu stehen. Da scheint jetzt nicht irgendwie was aus Holz zu stehen, sondern du würdest sagen, aus diesem ganz harten, schlichten Material, aus diesem, was das so ihr, kalt ist, war das anfasst. Was ihr eigentlich nicht wirklich gut durchnagen könnt. Nur mit größter Mühe. Später würde man sonst mal versuchen, auf so einen Tisch zu springen. Vielleicht ist da so eine Tischdecke, wo er sich hochziehen kann oder so. Das hat den Gedanken hatte ich auch. Ich dachte gerade, du sagst jetzt so, okay, du versuchst mal reinzubeißen. ja, dann hätte ich von dir gerne eine Schnell- und Starkprobe. Und weil du die Tischdecke hast und auch den Stuhl und so, bin ich nur bei einer Schwierigkeit von 6. Schnell und Stark. Ich würde auch gerne hochklettern. Ja, könnte gerne hier, dann würfel ich ja. Und du traust mir nicht, ja? Nein, ich kann das mal gucken als so und dein. Die beiden höchsten sind eine 9. Wie ist denn das? Ich bin zwar schwach, aber ich habe einen Bonus auf hier Klettern und Springen Beruf. Bonus, ja. Warte mal, hatten wir das nicht letztes Mal schon mal irgendwie, Klettern und Springen, wie gut das funktioniert? Ich sag's mal so, ich hätte eine 9 gewürfelt. Ja, okay, dann bist du sowieso safe. Das sowieso, Klettern und Springen hätte... Na, wo hatte ich's denn da? Bonus, Klettern und Springen. Hier steht gar nicht so genau, du hättest einen Bonus. Also es würde auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich dann auch abhängig von dem, was du so machst. Also du bist spezialisiert, sagen wir es mal so. Du bist zwar ansonsten vielleicht schwächlich, aber beim Klettern und Springen bist du halt, kannst du vielleicht durch Geschick ausgleichen. So ein bisschen. Ja. Ich nehme das mal mit. Aber ist sowieso safe. Also ihr beide habt das mit Bravour gelöst. Ihr geht entweder mal über die Tischdecke und zieht euch hoch oder geht den Umweg über das kleine, über den Stuhl von den Erbauern, wo ihr dann wirklich fast so ein bisschen drauf verloren ausseht, wenn ihr da alleine drauf sitzt, so. Xingfuß stützt sich auch einfach mal so an Krete ab oder zieht sich so ein Stück an seinem Fell hoch, ohne dass sie ihn da vorher fragen. Du nutzt ihn einfach so mit. Hey, sag mal, kommst du hier nicht alleine hoch? Ein schönes Warum Bild. Schwierig, wenn es auch einfach geht? Er hat ja immer eine Leiter auf dem Rücken, ist ja praktisch. Stimmt, das ist richtig praktisch. Ja. Er ist eine laufende Leiter damit quasi. Oh, Entschuldigung. ihr könnt euch beide da hochmachen und ja, der Geruch, da liegt auf einer großen, weißen oder wahrscheinlich war sie mal weiß, Platte, liegt da ein Gemisch aus alten Essensresten und ganz viel Krabbelvieh, was sich irgendwie darüber hinweg macht, was einen ganz ordentlichen Geruch irgendwie von sich gibt. Ein umgestoßenes Glas wo da drunter und ganz bisschen noch irgendwie im Glas so eine rote Flüssigkeit oder generell eine Flüssigkeit, ja, hatten sie nicht so, so eine Flüssigkeit ist, und wieder, aber wesentlich kleiner natürlich, so harte Gegenstände wieder, sowas wie eine Art Dreizack oder sowas und ein großer langer Gegenstand und eins, was ihr so als Löffel identifizieren würdet. Solche Sachen liegen da irgendwie drauf rum. Und von da oben, das kann ich euch auch noch mitgeben, habt ihr einen ganz guten Überblick. Die Szenerie, auf der ihr euch gerade befindet, auf diesem Tisch, das findet ihr überall mal wieder in diesem Raum. Hier und da ist vielleicht mal ein Stuhl umgekippt. Aber ansonsten, ja, liegt da öfters mal schimmliges Essen, Getränke, und ihr könnt auch auf diesen Tresen, könnt ihr auch so ein bisschen besser sehen. Da liegen so ein paar Dinge drauf rum, aber ihr würdet jetzt behaupten, da oben, ihr seid wohl alleine, zumindest in diesem großen Raum mit diesen vielen Tischen. Ja, also ich würde auf jeden Fall versuchen, mich nochmal zu orientieren, auf die Hinterläufe stellen, ein bisschen rumschnuppern, rumgucken, hören, sehen, schnuffeln. Vor allem in die Richtung, wo die Tür ist, genau. Genau. Also da, wo hier Buttercreme hingedeutet hatte. Hast du was Bestimmtes im Blick oder willst du irgendwie nochmal eine Detailangabe von den Sachen, die du so riechst? Was ist so dein, was du damit vorhast? Naja, potenzielle Gefahren. Also ist da vielleicht noch irgendwo irgendetwas oder irgendjemand? Hört man vielleicht wieder irgendwelche seltsamen Stimmen oder Geräusche? Ja, und dann letzten Endes, ne, ob vielleicht irgendwo ein Apfel ins Auge fällt oder der Geruch irgendwie sich vielleicht ändert oder mehr hindeutet auf was Frischeres als madiges irgendwas, Matsch. Du hast so zwei Sinneseindrücke. Aufgrund der verbesserten Position nach oben würde ich dir das auch ohne Probe jetzt soweit zusprechen, also euch beiden. Und zwar, was ein bisschen untypisch ist, ist, dass es anscheinend irgendwie so ein gewisses mechanisches Brummen oder irgendwie so ein Geräusch irgendwie aus diesem Nachfolgeraum irgendwie nochmal kommt. Das oder Schwingung oder Vibrieren oder Brummen, irgendwie sowas. Und Geruch, nee, frisch nicht. Also das ist wirklich so ähnlich wie dem, was ihr auf dem Teller da habt. Und du hast allerdings auch einmal das Gefühl, oder ihr beide habt das Gefühl, dass einmal auch ein Brummen von einer Kreatur auch nochmal zu hören ist, kurz. Aber auch nur kurz. Was vielleicht auch das von einem Schleicher sein könnte. In einer fragenden Tonlage. Aber kein Wort. Ein Brumm, so. Währenddessen ist Susi übrigens die ganze Zeit immer noch am Kreisen. Also es ist jetzt schon ganz schön lange. Also. Stehen die Tische so weit beieinander, dass man sich jetzt Richtung dieser Tür bewegen könnte und so von Tisch zu Tisch hüpfen? Oh, wie weit kann eine Ratte springen? 30 Meter. Wie nah stehen die Tische zusammen? Also so nah nicht. Also okay. So nah nicht. Auch nicht, wenn man die Stühle mitbenutzt? Also es ist hier und da, du würdest wahrscheinlich durch den halben Raum kommen, du kannst vielleicht nochmal über so ein, da sind zwischendurch auch nochmal, das hätte ich vielleicht nochmal erwähnen müssen, auch nochmal so, ich sag mal, erhöhte Podeste so aus Holz nochmal, wo so ein bisschen Grünzeug irgendwie drin ist, das schon, und dann könnte die Hälfte des Raumes vielleicht darüber dann nochmal an Distanz gewinnen, aber irgendwann müsstet ihr schon runter. Aber eine Weile könntet ihr von einer erhöhten Position bestimmt dann nochmal Land gewinnen und so ein bisschen besser gucken. Ja. Dann würde ich mich zu Gretel drehen und sagen, hier, wir können darüber hüpfen. Oder ich hüpfe darüber und du gehst runter und holst Krümelmops und ihr geht unten lang. Na, kannst du versuchen, aber da hinten geht's nicht weiter. Ich geh zu Krümelmops. Dann treffen wir uns da vorne und ich deute so ein bisschen in diese Richtung, bis wohin das gut gehen sollte, zumindest soweit ich das bis jetzt sehen kann. Mhm. Und sag, da guck, bei dieser Pflanze da treffen wir uns. Okay. Und Grete, guck mal, dass sie wieder runterklettert. Okay, ohne Probleme, auch soweit möglich. Das hinauf hat ja schon so gut geklappt, dass hinunter ist auch. Und vor allen Dingen, selbst wenn du runterfallen würdest, das ist so weicher Teppich, das ist richtig angenehm. Außergewöhnlich angenehm für die Krallenpfötchen. Krümelmops, du irgendwas in der Zwischenzeit oder hast du erstmal abgewartet und nochmal ein bisschen geguckt? Überhaupt. Ja, ich habe einfach nur fasziniert angeguckt, wie Susi mit dem Arm kreiselt. Und voller Begeisterung die Muskeln, die dieses Tier mit sich rumtragen muss, obwohl es so fragwürdig aussieht. Krümelmops ist inzwischen hypnotisiert. Also, aber glaubt sie es auch, Susi. Also ich, da kann ich wir dir... Wir sind alle Susi. Es ist, also da kann ich dir nochmal mitgeben, bei Susi, sie ist wirklich, würdest du vermuten, auch wirklich ein älteres Baujahr, also sie muss schon älter sein und hager und hat wohl wahrscheinlich in ihrem Leben schon einiges mitgemacht und hat ja auch irgendwie, also sie hat ja schon irgendwie intelligent mal gesprochen, also ja verwirrt, aber irgendwie passt das so zu dem Ganzen, wie sie so ist, sie sieht so ein bisschen an manchen Stellen verkohlt aus, das Fell ist nicht überall so ganz dicht, ihr Blick ist öfters mal irgendwie wirr, aber es passt irgendwie schon zusammen, aber sie hat jetzt zu keiner Sekunde irgendwie feindliche Anstalten gemacht oder sowas. Vielleicht mal so ein Zucken oder sowas. Aber nicht war, also andere Schleicher hätten euch schon längst versucht zu verputzen. Diese hagere alte Katze irgendwie nicht. Ja, wenn ihr euch weiter nach vorne setzt und auf unterschiedlichen Wegen. Susi folgt euch, beziehungsweise Susi würde dann auch aufsetzen, wenn ihr weiter nach vorne geht, würde sie ebenfalls aufhören, dann auch ihren Arm dann immer in kreisenden Bewegungen und würde sich dann auch weiter nach vorne machen. Dadurch, dass Flinkfuß die obere Seite so ein bisschen abdeckt und gut was sieht, könnt ihr euch jetzt auch sicher fühlen. Es scheint wirklich niemand sonst in diesem Raum zu sein. Vielleicht sind hinter euch irgendwo außerhalb von diesem Raum die kleinen Schleicher, aber die haben nicht den Raum betreten. Ihr kommt dann zu dieser besagten Pflanze, die so ungefähr in der Mitte der Distanz zum Raum steht, wo Flinkfuß runter muss und zu euch aufschließen kann. Und ihr habt alle einen etwas besseren Blick auf die offen stehende Türe. Ihr seid so ein bisschen auch an dem Tresen inzwischen vorbei, wo so ein paar Sachen drauf sind. Aber auch da wirkt ihr jetzt, also ihr guckt, also ein Apfel wäre euch irgendwie aufgefallen. Irgendwie sowas. Da ist jetzt aber nichts von gewesen. Das Brummen könnt ihr jetzt auch alle wahrnehmen. Es ist ein gleichmäßiges Brummen, was aus eben diesem Raum kommt. Auch die Sinneseindrücke sind nicht mehr zu missachten. Susi rümpft so etwas mit der Nase und ist vielleicht nicht mehr ganz so angetan, in die Richtung zu gehen, aufgrund des Geruchs. Und er hört es wieder. Fragend aus dem nächsten Raum. Also ich würde gerne, solange Flinkfuß noch oben auf der Pflanze ist, nochmal wirklich angestrengt gucken und horchen und so nachgefahren eben. Und wenn mir da jetzt außer diesem Brunnen nichts auffällt, kletter ich dann zu den anderen runter. Also es hätte, ich sag mal so, es hätte wahrscheinlich genügend Möglichkeiten irgendwie geben, aufgrund, dass man sich in diesem Raum irgendwie hätte verstecken können oder von den Tischen her oder sowas, dass sich eine Katze anspringt oder was auch immer. Aber nee, es ist nicht, dass du noch eine andere Katze irgendwie riechst oder dergleichen. Du nimmst... Ja. Also, was du, wenn du noch mal so schnupperst, ist in dem Moment, wo du runterkommst, ist, dass du den leicht verbrannten oder verkohlten Geruch von Susi wahrnimmst. Die hat ja auch nicht diesen typischen Schleichergeruch, sondern eher so dieses verbrannte, verkohlte. Aber oben oder irgendwie noch jemand anderes nimmst du nicht wahr. Das kann ich dir ohne Probe soweit sagen, weil du auch längere Zeit jetzt hattest, um dich drauf zu konzentrieren, eine gute Sicht hattest. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, sie wird, also Flinkfuß wird sich ja auch noch mal so ein bisschen Auge drauf haben, wo sie vielleicht gute Verstecke oder eventuell, ja, ich meine, andere Ausgänge wird es wahrscheinlich nicht geben, aber Fluchtwege, also sie hätte auch so ein bisschen Auge auf Verstecke und Fluchtwege, falls sich eine plötzliche Gefahr zeigen würde. Mhm. Die hinter dem Tresen wäre zumindest, also solange man von da aus noch irgendwie noch einen Weg hätte, ist das, um versteckt zu sein, eine gute Idee. Aber man muss da gucken, was ist denn dahinter. Also gibt es da vielleicht nochmal Rohre oder dergleichen. Aber das wäre was, da könnte man vielleicht ganz gut hin. Oder vielleicht könnte man so eine Stecke vielleicht auch mal runterreißen oder sowas. Ja, also es gibt schon bestimmt Möglichkeiten, irgendwie nicht auf sich aufmerksam zu machen, sich zu verstecken, irgendwas runterfallen zu lassen oder dergleichen. Das schon. Ja. Krümelmops wird, nachdem jetzt ja eindeutig nichts Aufregendes irgendwie außer den Geräuschen in der Umgebung ist, mal in einem kleinen Anfall von Übermut mal bis zu der Tür hopsen und mal lauschen nochmal, ob dieses Brummen von hinter der Tür kommt oder im gleichen Raum ist wie wir. Wagst du auch einen Blick oder willst du nur horchen? Nee, auch mal gucken. Auch mal gucken. Das, schon das Köpfchen durch die Tür. Kann man ja mal machen. Die Tür stand offen, richtig? Mhm. Schon ein Spalt, dass man mal so reingucken kann. Da hattet ihr ja diese großen metallenen Gegenstände gesehen, die anders waren als in dem Raum, in dem ihr bisher seid. Ja, also Krümelmops, es ist so, dass du halt diese metallenen riesigen Tische siehst. Du siehst auch wieder einen sehr großen Raum. Du siehst einen Raum, auch da wieder, wo Viecher, kleines Krabbelvieh irgendwie von oben irgendwie so runterfallen und irgendwie Gammel und ja, so der Geruch hat sich schon mit deinem Blick so bestätigt. Und was du auch siehst, in einer Ecke sitzt Bina vor einer Tür. Und diese Tür ist so irgendwie, das wirkt so ein bisschen so, als ob diese Tür in eine Kammer führt, aber nicht in einen separaten Raum. Also es ist, wie soll ich sagen, als ob jemand ein Stück von dem Raum abgeschlossen hätte. So. Und da sitzt sie davor. Um sie rum sind so ein paar Sachen irgendwie auf dem Boden zerschlagen. Ein paar, wieder diese weißen Tellerchen und dergleichen, sodass ein paar Splitter davor sind. Und sie sitzt davor und macht wieder dieses Brau. In der Kurzschlussreaktion freut sich Krümelmops, Bina heile wieder zu sehen und hops erstmal auf sie zu. Bina, Bina, Bina, Bina! Oh, hallo! Sie dreht sich sagte zu dir um, als du so durch die Tür gesprungen kommst. Wo kommt ihr denn her? Wo sind deine Freunde? Die sondieren noch den anderen Raum. Sie sind noch beschäftigt. Die kommen bestimmt gleich. Oh. Ich wollte euch helfen und euch das, was ihr sucht, suchen. Aber ich komme nicht rein. Brau. Moment. Und genauso schnell, wie sie angekommen ist, hüpft Krümelmops zurück, um den anderen beiden zu erzählen, dass sie Bina gefunden hat. Und alles sicher ist. Leute, Bina ist hier. Sie versucht an die Äpfel zu kommen. Wir müssen helfen. Bina? Katzen? Bina? Oh. Bina? Eine Freundin von uns. Das Kind der Vettel? Das Kind der Vettel? Was macht das Kind der Vettel dort? Sie wollte uns helfen. Ihr habt noch eine zweite Katze? Nein. Sie wirkt so wie so eine alte Lady, empört. Du bist natürlich unsere einzig wahre Katze, Schleicher, Katze. Das will ich aber auch meinen. Sonst wird euch die Weisheit der Susi bestrafen. Ach, Buttercreme, so ein Babyschleicher, der kann dir doch nicht das Wasser reichen. Die ist doch lange nicht so weise und erfahren wie du. Die kennen wir ja auch noch gar nicht so lange wie dich. Ah, das wissen wir ja gar nicht. Ah, ihr habt so recht. Nun, gehen wir jetzt rein? Ja. Und Grete hüpft durch die Tür. Wir müssen doch die Gutschrift einlösen.